Erst da an diesem Tag ging Jesus von zu Hause weg. Er setzte sich an den See. Zweiter, viele Menschen kamen zu ihm. Er stieg in ein Boot und setzte sich. Alle anderen Menschen standen am Ufer. Dritter, Jesus sprach viel zu ihnen. Er erzählte Geschichten, die Gleichnisse heißen. Er sagte, ein Bauer ging hinaus, um Samen zu säen. Vierter, als er säte, fiel ein Teil des Samens auf den Weg. Vögel kamen und fraßen ihn auf. Fünfter, anderer Samen fiel auf steinigen Boden. Dort gab es nicht viel Erde. Der Samen wuchs schnell, weil er nicht tief lag. Sechster, aber als die Sonne heiß schien, wurde die Pflanze trocken. Sie verdorrte, weil sie keine tiefen Wurzeln hatte. Siebter, anderer Samen fiel zwischen Dornen. Die Dornen wuchsen und erstickten die Pflanze. Achter, anderer Samen fiel auf guten Boden. Er brachte viel Frucht. Manche Pflanzen trugen hundertfach, manche 60-fach, manche 30-fach. Neunter, wer hören kann, der soll gut zuhören. Zehnter, die Jünger kamen zu Jesus. Sie fragten ihn, warum sprichst du in Gleichnissen zu den Menschen? Elfter, Jesus antwortete, ihr dürft die Geheimnisse von Gottes Reich verstehen. Aber die anderen Menschen dürfen es nicht. Zwölfter, wer schon etwas hat, bekommt noch mehr. Wer aber nichts hat, dem wird auch das Wenige genommen. Dreizehnter, darum spreche ich in Gleichnissen zu ihnen. Sie sehen, aber sie verstehen nicht. Sie hören, aber sie verstehen auch nicht. Vierzehnter, so wird wahr, was der Prophet Jesaja sagte, ihr werdet hören, aber nichts verstehen. Ihr werdet sehen, aber nichts erkennen. Fünfzehnter, die Herzen dieser Menschen sind hart geworden. Sie hören schlecht und schließen ihre Augen. So sehen sie nichts, hören nichts und verstehen nichts. Sie wollen nicht umkehren, damit ich sie heile. Sechzehnter, aber ihr seid glücklich, denn eure Augen sehen. Und eure Ohren hören. Siebzehnter, ich sage euch die Wahrheit, viele Propheten und gute Menschen wollten sehen, was ihr seht. Aber sie sahen es nicht. Sie wollten hören, was ihr hörtet. Aber sie hörten es nicht. Achtzehnter, hört nun die Erklärung zum Gleichnis vom Samann. Neunzehnter, wenn jemand das Wort von Gottes Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse. Er nimmt das Wort aus seinem Herzen weg. Das ist wie der Samen, der auf den Weg fiel. Zwanzigster, der Samen auf steinigem Boden ist der Mensch, der das Wort hört. Er nimmt es sofort mit Freude an. Einundzwanzigster, aber er hat keine tiefen Wurzeln. Er bleibt nicht lange dabei. Wenn Schwierigkeiten oder Verfolgung wegen des Wortes kommen, gibt er schnell auf. Zweiundzwanzigster, der Samen zwischen Dornen ist der Mensch, der das Wort hört. Aber die Sorgen dieser Welt und die falschen Versprechen des Reichtums ersticken das Wort. Er bringt keine Frucht. 23. Der Samen auf gutem Boden ist der Mensch, der das Wort hört und versteht. Er bringt Frucht. Manche bringen hundertfach, manche 60-fach, manche 30-fach. 24. Jesus erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Das Reich Gottes ist wie ein Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. 25. Als die Leute schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und ging weg. 26. Als die Pflanzen wuchsen und Frucht trugen, sah man auch das Unkraut. 27. Die Diener des Mannes kamen zu ihm. Sie fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt das Unkraut? 28. Er sagte zu ihnen, ein Feind hat das getan. Die Diener fragten, sollen wir hingehen und das Unkraut sammeln? 29. Er sagte, nein. Wenn ihr das Unkraut sammelt, reißt ihr vielleicht auch den Weizen aus. 30. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Dann werde ich den Erntehelfern sagen, sammelt zuerst das Unkraut. Bindet es zu Bündeln und verbrennt es. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. 31. Jesus erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Ein Mann nahm es und säte es auf seinen Acker. 32. Es ist der kleinste aller Samen. Aber wenn es wächst, wird es größer als andere Pflanzen. Es wird ein Baum. Vögel kommen und bauen Nester in seinen Ästen. 33. Jesus erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Eine Frau nahm ihn und mischte ihn unter viel Mehl. Der ganze Teig wurde sauer. 34. Jesus sprach all das in Gleichnissen zu den Menschen. Ohne Gleichnisse sprach er nicht zu ihnen. 35. So wurde wahr, was der Prophet Jesaja sagte: Ich werde in Gleichnissen sprechen. Ich werde Dinge erzählen, die seit langer Zeit verborgen sind. 36. Danach schickte Jesus die Menschen weg und ging in ein Haus. Seine Jünger kamen zu ihm. Sie sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. 37. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. 38. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen sind die Menschen, die zu Gottes Reich gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die Böses tun. 39. Der Feind, der das Unkraut säte, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Erntehelfer sind Engel. 40. So wie das Unkraut gesammelt und verbrannt wird, so wird es am Ende der Welt sein. 41. Der Menschensohn wird seine Engel senden. Sie werden aus seinem Reich alle Menschen sammeln, die Böses tun und andere stören. 42. Sie werden sie in einen Feuerofen werfen. Dort wird es großes Weinen und Schmerz geben. 43. Dann werden die guten Menschen leuchten wie die Sonne. Sie werden im Reich ihres Vaters sein. Wer hören kann, der soll gut zuhören. 44. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, der auf einem Acker versteckt war. Ein Mann fand ihn und versteckte ihn wieder. Er war sehr froh. Er ging und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er den Acker. 45. Auch ist das Reich Gottes wie ein Kaufmann. Er suchte schöne Perlen. 46. Als er eine sehr wertvolle Perle fand, ging er. Er verkaufte alles, was er hatte, und kaufte die Perle. 47. Auch ist das Reich Gottes wie ein Fischernetz. Man warf es ins Meer und fing viele verschiedene Fische. 48. Als das Netz voll war, zogen sie es an Land. Sie setzten sich hin und sammelten die guten Fische in Körbe. Die schlechten Fische warfen sie weg. 49. So wird es am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen. Sie werden die bösen Menschen von den guten Menschen trennen. 50. Und sie werden die bösen Menschen in den Feuerofen werfen. Dort wird es großes Weinen und Schmerz geben. 51. Jesus fragte: Habt ihr das alles verstanden? Sie sagten zu ihm: Ja. 52. Jesus sagte zu ihnen: Jeder Lehrer des Gesetzes, der viel über Gottes Reich weiß, ist wie ein Hausherr. Er holt aus seinem Schatz neue und alte Dinge hervor. 53. Als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, ging er von dort weg. 54. Er kam in seine Heimatstadt. Er lehrte die Menschen in ihrer Synagoge. Sie waren erstaunt und fragten: Woher hat dieser Mann diese Weisheit und diese Wunder? 55. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria? Und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? 56. Sind nicht alle seine Schwestern bei uns? Woher hat er das alles? 57. Sie waren nicht einverstanden mit ihm. Jesus sagte zu ihnen: Ein Prophet wird überall geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt und in seinem Haus. 58. Und er tat dort nicht viele Wunder, weil sie nicht glaubten.